Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Woche für Woche. Grüß das Murmeltier. Es ist wieder Zeit für die CD-Veröffentlichung der Stunde. Wir sitzen hier, Ronny und Elias, hallihallo. Und ziehen uns wieder mal den heißen Scheiß der Woche rein. Jetzt sind wir beim Freitag, dem 1.9. angekommen und werden uns dort mal anhören, was in dieser Woche so alles erscheint. Wir zeichnen die Sendung wieder mal etwas früher auf. Dadurch haben wir immer nur einen Einblick in die einzelnen Singles und können uns da unser kleines Bild schaffen und probieren dann mal zu gucken, was da so zu holen ist in dieser Woche. Ja, wir versuchen einfach mal so unsere Kritik abzugeben und eine Einschätzung zu wagen, was natürlich eingeschränkt nur möglich ist, aber vielleicht ist es für euch trotzdem ein Anreiz, nochmal in den Plattenladen zu gehen und zu schauen, ob da was dabei ist. Also in dieser Woche, muss ich ja sagen, gehe ich vollkommen unvoreingenommen rein, weil diese Woche tatsächlich meine absolute Überlieblingsband auf der ganzen Welt ihr neues Album veröffentlicht. Und zwar sind das die wunderbaren Beatsticks. Okay. Und die wunderbaren Beatsticks bringen ihr Album Yours auf den Markt, was diesmal sogar eine Doppel-LP wird, eine Doppel-Studio-LP, wie sie eigentlich jede gute Band einmal in ihrem Leben geschaffen haben muss. Also ich glaube, es sind insgesamt 23 Lieder auf dem Album mit unfassbar vielen Feature-Gästen. Also es ist auch von Jamie T über Deichkind irgendwie alles vertreten. Und ja, ich würde sagen, wir hören rein. Ich bin gespannt. Du kannst mal dein Urteil dazu abgeben. Ja. Und zwar habe ich mich eigentlich erst entschieden für 40 Degrees, hieß das Lied. Das ist schon seit längerem rausgekommen, so als kleiner Teaser. Mhm. Dann allerdings kam jetzt das Lied L auf der Stirn, featuring Deichkind, wo Beatsticks plötzlich einen ganz neuen Sound haben und ich deswegen gespannt bin, was auf dem Album alles passieren wird, weil die klingen nicht mehr so, wie die Beatsticks mal waren. Sie haben sich irgendwie ganz neu da entdeckt und da das deutlich mehr polarisiert, finde ich, will ich dir das zeigen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin ja davor eingenommener als du, aber lass mal hören. Das alles nicht hin. Warum kriege ich das alles nicht hin? Auf jeden Fall deutlich zu hören. E-Gitarren wurden zum größten Teil niedergelegt. Ja, und wir sind sehr elektronisch geworden. Ich meine, gut, das ist auch dem geschuldet, dass natürlich hier als Feature-Gast Deichkind irgendwie am Start sind, weil bei den anderen Liedern natürlich die Gitarre deutlich mehr im Vordergrund steht. Aber das, was ich an den Beatsticks schon immer liebe, ist, dass die sich von der kleinen Hardcore-Band aus Berlin irgendwie so breit gefächert haben mittlerweile, dass die eigentlich von jeder Sparte irgendwas unterbringen auf ihren Alben. Und das macht die Band so wahnsinnig interessant. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe einige Lieder von denen gehört. Ich werde aber nicht warm mit denen. Ich weiß auch nicht, ich komme nicht ran. Und so geht es mir jetzt auch wieder mit dem Album. Für mich ist so ein bisschen, weiß nicht, weder Fisch noch Fleisch. Also die waren sehr rockig mal. Mhm. Ne? Das ist jetzt so ein, ich weiß nicht, was für dich vielleicht klingt wie, man experimentiert, man geht neue Wege, ist für mich, hat man sich noch nicht gefunden, ist man noch auf der Suche? Ich glaube, die Beatsticks sind immer auf der Suche nach irgendwie Weiterentwicklung. Aber wie gesagt, also das macht die Band halt für mich wirklich so unfassbar interessant, weil kein Album wie das andere ist. Und auch in den anderen Single-Auskopplungen, die man jetzt schon zu hören bekam, war auch wieder ein Lied dabei, was so in den Geist der Smack Smash von damals so mit Hello Joe und sowas reingekommen ist, wo man sagen muss, da ging es halt ein bisschen mehr zur Sache. Dann hast du das, wo irgendwie Hip-Hop mit integriert ist. Dann hattest du die Single I Do, wo teilweise auch so Prince-Elemente drin sind von Gitarren-Soli und sowas und was so ein bisschen so dieses Glamour-Ding mitschwingt. Und deswegen bin ich einfach unfassbar gespannt, was für eine Bandbreite einen da auf zwei Scheiben, auf zwei Platten irgendwie erwartet, auf so einem Studio-Doppelalbum. Also Dann gehen hier unsere Meinungen auseinander. Ja. Also ich glaube, die Suche, von der du eben sprachst, die werden sie ohne mich machen müssen. Umso mehr mit dir, aber Und doppelt so viel. Ja, ja, ja. Aber ich empfehle dir trotzdem, das Album zu kaufen, weil sehr schön ist ja momentan, ist ja sehr gefragt überall, dass man irgendwelche Boxen anbietet zu seinem Album, weil dadurch, je teurer das Album ist, je mehr Geld eingenommen wird, umso höher wird es ja in den Charts dann platziert. Ach echt? Das ist ja die große Kunst momentan, dass okay. ja nicht mehr nur der CD, der Tonträger an sich, die Anzahl zählt, sondern es wird, wie viel Umsatz du gemacht hast und daraufhin wirst du in den Charts einkategoriert. Okay, also versuchen die Bands ein wenig teurer zu werden. Genau, und dann machen halt ganz viele eine Box, wo dann irgendwie Backhandschuhe drin sind und dann kostet halt die Box irgendwie 40 Euro, aber Hauptsache sie ist halt teurer und du rutschst damit höher. Und Beatsticks haben halt sich der Sache auch nicht verschlossen, aber sie haben halt gesagt, die Box gibt es, aber das Geld, was dort mehr eingenommen wird, geht komplett an Amnesty International, an die Menschenrechtsorganisation. Okay. Und sie haben dann quasi, ich glaube, die Box kostet 40 Euro und davon gehen von jeder Box irgendwie 20 oder 25 Euro direkt in die Organisation, um so halt nicht irgendwie dem Fan irgendwie ein T-Shirt mit reinzustecken und zu sagen, hey, und mit dem T-Shirt ist die Box 20 Euro teurer und dafür rutschen wir weiter nach oben in den Charts, so, sondern sie probieren halt, sie können sich dem Spiel nicht entziehen, weil sie ganz klar bei einer Warner Major Label sind, die auch wahrscheinlich die Auflagen machen, was du zu verkaufen schon, hast. Aber ich finde, daran sieht man, sie machen sich schon Gedanken, trotz alledem, wie du trotzdem mit dem System umgehen kannst und oder, kannst es intelligent nutzen. Oder sie haben ein intelligentes Marketing-Mittel gefunden. Weiß ich nicht. Und ich möchte hier auch gar nicht irgendwie den großen Traum zerstören. Dafür ist es halt eine Band, die zwischendurch, wie jetzt so in den Vorbereitungen auf die Tour, die dann nächstes Jahr kommt, halt nochmal so die ganzen Läden spielt, die vor 20, 25 Jahren sie damals als erstes haben spielen lassen. So Jena, Casablanca und Coney Island in Leipzig und sowas. Rütteln die halt alles nochmal weg und sagen, sie fahren nochmal wirklich überall dahin. Also du glaubst dahin, schon, dass sie es ernst meinen? Ich glaube, die Liebe zur Musik ist noch da. Es ist nicht Musik wegen Geld oder wegen des Geldes, sondern glaube ich, wegen der Liebe. Also ich freue mich drauf, Beat Six Years, absolut heißer Kandidat für mich. Ja, schön. Ja, als nächstes habe ich dir auch, es wird dir super gefallen, das ist eine super Sendung für dich heute. Ein Künstler, der mich sehr lange begleitet hat, mittlerweile aber ein bisschen abgerückt ist von mir, weil es mir doch deutlich zu melancholisch geworden ist, beziehungsweise zu schwierig ist der sogenannte Emo-Rapper Casper. Da bin ich schon raus. Kennst du gar nicht Casper? Nein, kenne ich gar nicht. Ist ein junger Mann, der so aus dem normalen Hip-Hop rauskommt und dann aber irgendwann man merkt halt einfach an, dass der irgendwie auch aus einer Hardcore-Schiene gekommen ist und sich ganz viel so auch mit Morrissey und sowas beschäftigt und dann auch ganz viel rezitiert in seinen Texten und sowas und dadurch halt auch keine DJ-Hip-Hop-Musik macht, sondern der tritt halt immer mit kompletter Band auf und somit ist es halt irgendwann schon eher kein Hip-Hop mehr gewesen, sondern es geht schon mehr irgendwie in eine Indie-Richtung. Okay. Und der hat sich jetzt dafür sein Album Lang lebe der Tod, was letztes Jahr erscheinen sollte, was ihn in meinen Augen auch wieder ein bisschen sympathisch macht. Letztes Jahr gab es schon riesen Werbeaktionen, 1.9. neues Casper-Album kommt raus und er aber persönlich gesagt hat, er zieht das Album wieder zurück, einen Monat vorher, hat damit unfassbar viel Geld verbrannt und hat aber gesagt, er kann es noch nicht rausgeben, weil er noch nicht hundertprozentig dahinter stehen kann. Und hat gesagt, er gibt der ganzen Sache nochmal ein Jahr und muss dann auch unfassbar auf den Deckel bekommen haben, weil natürlich eine Plattenfirma sagt, Junge, wir haben schon genug Euros haben schon was gedruckt. Für Werbung und Co. investiert und er hat das alles nochmal umgeschmissen, dass er zufrieden ist und das macht für mich schon, die Liebe zum Detail macht es schon sehr angenehm. Ja, und spricht irgendwie für die Person. Hm? Die erste Single, die ich dir vorspielen möchte, heißt Keine Angst und ist im Refrain unterstützt von Drangsal. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, den habe ich dir schon mal in einer früheren Folgen empfohlen, der so diese 80er-Synthie-Klänge wieder auflebt. Und die beiden zusammen finde ich gut und die 80er Jahre hört man deutlich raus. Okay, lass mal hören. Also ich muss voranschicken, ich war noch nie Freund von Hip-Hop irgendwie. Ich bin da noch nie wirklich rangekommen. Du hast recht, es erinnert oder es hat bei mir jetzt auch sofort Assoziationen in die 80er so. Ja, allein der Basslauf so ein bisschen, in der Strophe, so dieses, ja, dieser hart gehämmerte Bass, ja, aber und dann diese, die Stimme im Refrain, finde ich, ist sehr Smith-ähnlich, Smiths-ähnlich und ja, aber in der Strophe halt absolut wiedererkennungswert, ja, in der Stimme, völlig brüchige Stimme, ja, völlig düsterer Text. Da ist sowas so ganz anderes irgendwie. Also, ja, habe ich noch nicht gehört, ist aber sowas was ganz anderes. Also ich hätte jetzt, du hast es angekündigt, dass jetzt Hip-Hop kommt, von daher war ich darauf vorbereitet, aber ich hätte es an der Melodie, an dem Einstieg in das Lied, hätte ich jetzt nicht darauf gewettet, dass jetzt Hip-Hop kommt, ja, oder Sprechgesang irgendwie. Von daher finde ich interessant irgendwie, werde ich mir mal anhören, ich werde dir mal eine Chance geben. Also ja, ich bin auch gespannt auf den Rest des Albums so und ich muss sagen, fernab von dem in der Single, die zwei Künstler zusammen funktionieren, muss ich sagen. Also irgendwie die zwei zusammen, finde ich, haut hin und wie gesagt, ich habe mir die letzten Platten von Casper auch alle angehört und auch oft angehört. Irgendwann ist man so ein bisschen aus diesem Weltschmerz ein bisschen irgendwie rausgewachsen. Also ja, ich persönlich, ja, muss ich ja sagen, weil manchmal ist es mir dann doch schon zu finster. Und aber musikalisch und so und was er so verarbeitet und rezensiert so an irgendwelchen alten Sachen oder rezitiert, besser ja, gesagt, ja, ist immer interessant und daher werde ich mir das Album auch holen und werde es mir auch anhören. Also ich denke, da setzt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der Selbstschutz ein bei dir, weil wenn man die Welt die ganze Zeit schwarz gemalt bekommt, ist auch nicht irgendwie gesund. Ist auch nicht aber, gut. Ja, dennoch, auch aus meiner Sicht, der jetzt kein Fan davon ist, finde ich hörenswert, zumindest eine Chance, ja, würde ich dem geben. Unbedingt. Schön, also Casper, lang lebe der Tod. Und als letztes jetzt, um der Schwarzmalerei sich etwas zu entziehen, habe ich dir noch eine Combo beziehungsweise einen Künstler mitgebracht. Ich werde es einfach anspielen, die neue Single, und du wirst anhand des ersten Tones erkennen, welcher Star oder welche Band hier ihr nächstes Album rausbringen. Na, da bin ich mal gespannt, ob du mich nicht überbewertest. The Last Shot ist es absolut ohne ja, Frage. Ja, ja, ja. Also einfach nur ganz großartige Musik. Aber pass, aber hör mal hin. Da hat man sich nochmal was ganz Neues einfallen lassen, also wirklich gut. Also bei dieser Band, ich gebe jetzt mal einen Tipp ab. Wir hören hier Scooter. Habe ich da recht? Ganz klar, Scooter, Scooter. 100 Punkte. Ja, genau. Ich muss sagen, ja, diese Band, ich finde sie wirklich schlecht. Ich mag diese Musik überhaupt nicht, komme darauf nicht klar. Ich finde es aber spannend, wie diese Band trotzdem jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre die schon existieren. Ich glaube irgendwie Anfang der 90er. Ja, ne? Und immer, eigentlich fast immer dasselbe Zeug produziert haben. Immer dasselbe Zeug. Unfassbar. Wo du schon gerade drauf angespielt hast, so, wir hatten das alles schon mal und trotzdem scheint es zu funktionieren. Ja. Trotzdem funktioniert alleine, diese Musik. Alleine, dass du diesen Refrain nochmal genauso, es gab ja damals dieses richtig. Und das ist jetzt minimal geändert. Richtig. Und du wirst sehen, es wird funktionieren und wird wieder in irgendwelchen Stadien laufen. Weil die Leute das einfach mitkrölen können. Ich weiß es nicht. Also man kann sagen, was man will, aber H.P. Baxter weiß, sich selber in Szene zu setzen und zu verkaufen und das über viele Jahrzehnte hinweg. Ja. Also ich glaube, marketingmäßig ist der ganz vorne dabei und das Schöne an ihm ist, glaube ich, er nimmt sich auch selber gar nicht so ernst dabei, weil er, glaube ich, weiß, wie belanglos eigentlich mittlerweile seine Musik ist. Das mag ja vielleicht auch Anfang der 90er so ein bisschen Anfang der 90er Rebellion so. War das Rebellion. Ja. Anfang der 90er war das ein Aufgebären, wir wollen Spaß haben. Ja, ich meine, überleg dir, damals war die Welt eine ja Scheibe. Nee, es, ich sag mal, diese verfeindeten Blöcke, ja, Ost und West, es war alles so zerbrochen. Es war irgendwie Aufbruchsstimmung und da konnte man belanglose Musik machen, wahrscheinlich. da passte das rein, aber dass das mittlerweile oder dass das immer noch funktioniert, dass das, ich hätte gar nicht gedacht, dass es die überhaupt noch gibt, aber Scooter und passenderweise ja. Kann der Titel, also How much is a fish? Nee, Scooter Forever heißt das. Scooter Album. Forever, na logisch, ja. Hätte ich doch selbst drauf kommen können. Ich weiß noch, Scooter hatte irgendwann mal die erste Techno-Ballade rausgebracht. Ich weiß nicht, kannst du dich daran noch erinnern? Ich weiß jetzt Ballade. Gar nicht mehr. Eine Techno-Ballade. War das dieses Messiah, wo sie irgendwie dieses Peter Maffay-Ding irgendwie... Nein. Ich muss jetzt gucken, ob ich das hinkriege. Das war eine Techno-Ballade von Scooter. Gib mir bitte mal die Zeit. Ja, also... was auch sehr interessant ist bei Scooter mittlerweile, sind ja bis auf H.P. Baxter natürlich alle Gründungsmitglieder einfach ausgetauscht worden. Ich glaube, es interessiert auch überhaupt keinen, wer hinter dem Keyboard hoch und runter hüpft, weil ich glaube, jeder geht eigentlich wegen H.P. Baxter hin. Also das ist so, H.P. Baxter ist eigentlich Scooter, muss man ganz klar sagen. Und ja, sie schaffen es immer noch, seit 93 regelmäßig Platten rauszubringen. Und ich sehe hier gerade, Rick Jordan war sogar bis 2014 auch noch komplett von Anfang an dabei und ist dann jetzt aber auch ausgetauscht worden durch jemand Junges, Attraktives. Also, ich habe jetzt hier was gefunden. Ja. Erstmal, ich wusste nicht, dass die wirklich alle ausgetauscht wurden, aber ist auch egal. Also, ich habe jetzt hier was gefunden. Break It Up. Da gab es mal ein Lied, Break It Up. Und das muss die Techno-Ballade gewesen sein. Break It Up. Break It Up. Und das ist... Ich glaube, das war, also wenn ich das jetzt nicht völlig durcheinander bringe, war das ein Techno-Lied ohne irgendwelche elektronische Musik, sondern ich glaube nur mit einer Gitarre gespielt. Vielleicht lehne ich mich jetzt aber auch zu weit aus dem Fenster. Ja, also jeder, der jetzt zu Hause sitzt, kann ja einfach mal schauen, ob er dieses Lied findet und kann sich damit vielleicht auf das nächste Wochenende einstellen oder so, beziehungsweise auf den Paartanz. Das wäre schön. Also in Schlaghosen und Dockers, bitte. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen für diese Sendung. Wir haben Beats the Cures, absolute Oberempfehlung. Casper Lang, Lebe der Tod, auch Empfehlung. Und Scooter Forever, kann jeder mit umgehen, wie er möchte. Meine Empfehlung wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Also meine auch nicht. Break It Up, das würde ich jetzt nochmal empfehlen. ansonsten sehr schön zu wissen, dass Scooter wieder am Start ist, immer noch am Start ist, aber nein, wird an mir vorbeigehen. Und für das, für was wir jetzt keine Zeit mehr haben, wo man auch mal reinhören kann, ist Motorhead bringt dieses Jahr nochmal eine Compilation raus, in Gedenken an Lemmy. Sie heißt Undercover und hat die 12 schönsten Coversongs, die Motorhead gemacht haben. Und als Single-Veröffentlichung gab es da den David Bowie-Klassiker Heroes. Und es ist überragend. Also auch reinhören. Das wäre doch mal was gewesen. Super. Hier. Okay, aber... Schön. Ja, und dann sind wir schon wieder am Ende angekommen und hoffen, wir konnten wieder einen kleinen Beitrag dazu leisten. Geht in den Plattenladen, holt euch neue Alben, lasst euch dort beraten von Männern, die Ahnung haben und nicht von uns. Und dann schönes trotzdem musikalisches... Bleibt uns gewogen. Ja, immer. Ja, bei jeder schöne Woche. Bei CD-Sendung, bei Bäckerfaust Podcast mit Thema Musik und eigentlich, wir sind ja eine große Familie und spätestens an Weihnachten sitzen wir um die Ente drumherum. So sieht's aus. Dann also, viel Spaß und bis bald. Bis bald.